Kantonen. Also ich sehe hier, es wird langsam knapp mit den Vorlesungen, also ich muss etwas vorwärts machen, dass ich den Stoff auch hineinbekomme, weil dann ist ja vor allem sehr viel Zeit auch vorgesehen für euer selbstständiges Arbeiten, für die Symphonie 2, wo es darum geht, man kann diese Zeitungsartikel ja dann die bestimmten Problematiken zu untersuchen, zu diskutieren und dann auch zu präsentieren. Also heute nochmals Vorlesung, dann am Donnerstag und wie gesagt, dann nächste Woche seid ihr mehr oder weniger dann selbstständig an der Arbeit. Wenn Erik, soweit ich den verstanden habe, steht zur Verfügung, wenn Fragen sind, also immer gerne, ja, also ihr könnt vorbeigehen oder per E-Mail logischerweise, das muss sich auch nicht auf diese Zeiten beschränken. Der Vorlesung, aber wenn ihr vorbeigeht, dann wahrscheinlich schon, dass ihr euch in dieser Zeit vielleicht auch fallt. Ja, das ist doch bislang das Angebot. Gut, das zum Programm. Ich glaube, das ist soweit klar. Auch die Übung sollte eigentlich klar sein, was da von euch verlangt ist. Ich habe das letzte Mal ja vor allem über rechtliche Dinge mit euch gesprochen. Auch haben wir uns unterhalten zu diesen übergeordneten Aufgaben der Raumplanung. Dieses Thema will ich nicht mehr aufgreifen jetzt in der Theorie, aber ich möchte euch bitten, in der Pause diesen Artikel mitzunehmen. Ich lege den da vorne auf. Es ist auch wieder so ein bisschen eben aufgezeigt, die Problematik dann in der Umsetzung. Was heißt das eigentlich, abbauräumliche Disparitäten? Und ich habe ja bereits gesagt, das ist heute nicht mehr unbedingt unumstritten, dieser Artikel oder dieser Absatz, dieser Grundsatz, weil eben wir können uns das teilweise gar nicht mehr leisten, eben überall dieses Angebot eben aufrechtzuerhalten. Wir nicht, der Staat nicht und auch die öffentlichen Organisationen nicht, die eben diese Staatsaufgaben teilweise übernehmen, also Beispiel Post. Das kennt ihr, da werden eine ständig werdende Poststelle gestrichen, abgebaut. Und auf der anderen Seite sprechen wir hier von gleichwertigen Lebensbedingungen. Und das steht eigentlich ziemlich stark im Widerspruch zueinander. Und dieser Zeitungsartikel hier, der ist aus 2009, NZZ am Sonntag. Als ich den gelesen habe, bin ich so ziemlich erschrocken, weil ich gedacht habe, wenn das noch gut kommt, Kanton Graubünden, der sich äußert über seine Gemeinden, und der da zum Beispiel eben Ausstellung der Gemeinden bestimmt auf einer Karte als Kanton, Kanton Graubünden, relativ hohe Gemeindeautonomie. Es ist dann nicht so herausgekommen, wie ich eigentlich gedacht oder befürchtet habe. Es hat den Staub aufgewirbelt, aber der Artikel ist dann sehr schnell wieder in den Schubladen verschwunden. Hat auch nichts Spezielles ausgelöst, auch politisch nicht im Kanton. Aber nehmt den einfach nachher mit und lest das mal durch. Wir können vielleicht dann nach der Pause 2-3 Minuten darauf verwenden, hier das eine oder andere zu diskutieren miteinander. Also ich lege den hier vorne. Gut, dann, wie gesagt, haben wir sehr viel eigentlich über Gesetze diskutiert, über die Bundesverfassung, über diese beiden Artikel zur Eigentumsgarantie und zur Raumplanung. Dort vor allem eigentlich zwei Dinge auch, die wir beachten müssen bei den gesetzlichen Grundlagen. Auf der einen Seite müssten ja die Gesetze möglichst auch dynamisch und flexibel und veränderbar sein, weil die Planung ist ein dynamischer Prozess. Die Planung ist ständigen Veränderungen unterworfen und da müsste man eigentlich sagen, die Gesetzgebung müsste sich eigentlich ständig eben diesen Dingen anpassen. Also in der Praxis gesagt, die Zonenplanung, die Bauordnung müssten wir eigentlich laufend immer wieder überprüfen und entsprechend dann auch wieder anpassen. Das ist das eine eigentlich, die eine Forderung an die Raumplanung und an die Gesetzgebung. Auf der anderen Seite haben wir eine andere Forderung, die ist nämlich was? Es ist die Forderung auf der anderen Seite gegenüber den gesetzlichen Grundlagen, gegenüber dem Recht. Also diese erste Forderung ist vielleicht eher etwas Allgemeines von der Öffentlichkeit. Diesem Anspruch steht was gegenüber der Rechtsordnung eigentlich? was soll diese Rechtsgrundlage eben auch sein, auf der anderen Seite, vielleicht Ehre zum Privaten. Nicht dynamisch, flexibel, ständig an sich anpassend an die Bedingungen und an die veränderte Umwelt, sondern auch was muss das Gesetz auch sein, die Rechtsordnung. Ja. Es soll auch eine Konstanz aufweisen, um ja. So eine Sicherheit zu geben. Genau, also auf der anderen Seite ist natürlich auch die Rechtssicherheit gefordert. Private Investoren müssen einen Planungsspielraum haben. Also wenn ich daran denke, dass ich ein Unternehmen bin, in einer Gewerbe- oder Industriezone, dann will ich ja meine Investitionen, die will ich planen. Und darum muss ich einigermaßen sicher sein, dass auch morgen oder übermorgen hier noch eben das Unternehmen ausgebaut werden kann. Nicht, dass auf einmal irgendwas planerischen Rahmenbedingungen mir das nicht mehr möglich ist. Also auf der einen Seite die Forderung, dass die Gesetze dynamisch sind, auf diesen Prozess mitmachen, auf der anderen Seite eben auch eine gewisse Rechtsbeständigkeit, eine bestimmte Rechtssicherheit für die privaten Interessenträger und Investoren. Ich glaube, in diesem Spannungsfeld bewegt sich eben auch die ganze Gesetzgebung. Das Letzte, was wir noch miteinander angeschaut haben, war dann das, diesen ganzen Gesetzesbaum im Bereich der Planung und des Bauens, von der Bau- und Bundesverfassung oben bis hinuntergegangen, wenn ich eben eine einzelne Baubewilligung brauche von meiner Gemeinde. Logischerweise muss ich da nicht alle diese Gesetzesgrundlagen konsultieren, sondern die Meinung ist eigentlich, dass die übergeordneten Rahmenbedingungen ja immer auf der unteren Ebene übernommen werden. Und wenn ich hier unten dann eben die Zonenplanung habe und die Bauordnung, dann kann ich eigentlich als Privater hier davon ausgehen, dass hier alles enthalten ist, was für mich zwingend notwendig ist, zu wissen und einzuhalten. Also eben auch die kantonale Gesetzgebung, die Gesetzgebung auf Bundesebene, das muss ja hier alles einfließen und ich werde mich vor allem natürlich an den Zonenplan halten und an die bestehende Bauordnung, wenn ich eben ein entsprechendes Gesuch einreichen möchte. Und dieses Gesetzesgebilde hier, dieses Gebäude, hängt natürlich sehr stark eben auch ab, oder dieser Umstand auch von den Prinzipien, die wir in der Schweiz in der Raumplanung kennen. Das sind im Wesentlichen eigentlich drei Prinzipien und sie hängen auch wieder sehr stark eigentlich mit unserer Staatsform zusammen, mit der Art und Weise, wie wir in der Schweiz zusammen leben, wie auch eben die öffentliche Aufgabe Raumplanung erfüllt wird. Und das erste Prinzip ist dieses Subsidiaritätsprinzip. Einfach ausgedrückt, in einfachen Worten, ist das was eigentlich? Was beinhaltet dieses Subsidiaritätsprinzip? Vielleicht könnte das auch an einem Beispiel vielleicht sogar erläutern. Was ist die Meinung des Subsidiaritätsprinzips? Ich könnte es da ja lesen, aber jetzt ausgedeutscht vielleicht in einem Beispiel, ja. Alles verstanden, wenn hier ist noch der Vorfall hinten dran, also ich muss vielleicht etwas lauter sprechen, aber ich habe glaube ich schon verstanden, sondern wonach was du gesagt hast, dass eben es gibt ja verschiedene Ebenen in der Schweiz und die untergeordnete Ebene muss das übernehmen, was die übergeordnete vorgibt, das ist das eine. Auf der anderen Seite soll die übergeordnete Ebene eben nicht Sachen bestimmen, die die untergeordnete besser eigentlich lösen und bestimmen kann. Das ist eigentlich so ein bisschen der Inhalt des Subsidiaritätsprinzips. Und was denkt ihr, gibt es da Unterschiede in der Umsetzung dieses Subsidiaritätsprinzips in den verschiedenen Kantonen? Was meint ihr? Ich habe ja auch schon ein bisschen so andeutungsweise das eine oder andere eigentlich schon gesagt. Gibt es da Unterschiede? Nehmen wir den Kanton Zürich im Vergleich zum vielleicht Kanton Wallis, Kanton Graubünden. Was wird da der Unterschied sein? Wie wird dieses Subsidiaritätsprinzip wahrscheinlich ausgelegt? diesen Kantonen. Was ist da der Unterschied? Was ist da das Stichwort gegenüber? Also, ich habe vorhin eigentlich auch schon angekündigt, ja. Die Kantone, die geben den Gemeinden mehr Freiheiten, und andere schränken das mehr ein. Genau. Jetzt kann das begründet sein. Teilweise ist es auch vielleicht begründet dadurch, dass grundsätzlich die Gemeindeautonomie in gewissen Kantonen vielleicht höher gewichtet wird. Also normalerweise ist das so in den Bergkantonen. Also da haben die Gemeinden, vor allem auch die Regionen, relativ ein hohes Gewicht. Und der Kanton scheut sich da zu stark in diese Hoheit einzugreifen und lässt den Gemeinden da und den Regionen relativ viel Spielraum. Jetzt ein Kanton wie der Kanton Zürich, der sehr, sehr zentral eigentlich aufgebaut ist, also der Kanton Zürich, die Stadt und darum herum dann das Umland, ist es eher so, dass da eher zentralistisch das Ganze abläuft, die Raumplanung, also die Stadt oder der Kanton gibt dort mehr vor, die Gemeinden haben vielleicht weniger Spielraum, macht vielleicht oder wahrscheinlich eben auch Sinn, weil eben das Ganze eben als gesamter Raum, Zürich mit der Agglomeration, nach diesen Entwicklungsachsen angeschaut werden muss und damit eben den Gemeinden relativ viele Vorgaben gemacht werden müssen, auch eben was zum Beispiel die ganze Verkehrsplanung betrifft. Also das ist durchaus unterschiedlich geregelt in den einzelnen Kantonen. Eben relativ hohe Gemeindeautonomie und dann eben ein Kanton, der den Gemeinden sehr, sehr viel vorgibt. Das hängt eben auch ein bisschen mit der politischen Situation zusammen in diesen Kantonen. Aber wichtig scheint mir vor allem die Sache her eben, dass wirklich die Planungsebene über Dinge entscheiden soll, über die sich oder von der sie auch ganz konkret betroffen ist und wo sie effektiv auch mehr Sachkenntnis hat, lokale Kenntnisse hat und auch die Kompetenz natürlich vorhanden ist, um eben solche Entscheidungen zu fällen. Das ist immer auch noch wichtig, dass die Gemeinden auch entsprechend organisiert sind, dass sie da fähig sind, diese Freiheiten eben auch vernünftig auszunutzen. Was ist so ein Thema, was immer so ein bisschen diskutiert wird im Zusammenhang mit diesem Subsidiaritätsprinzip? Was denkt ihr? Was ist so ein bisschen? Ja? Doppelspurigkeiten. Doppelspurigkeiten, ja, dass man die verhindern will. Das ist grundsätzlich natürlich etwas, was man logischerweise immer verhindern sollte, ja, das ist wichtig, also er braucht es Absprache, er braucht es Abstimmung. Aber was ist so ein Thema in der Raumentwicklung, was eben zum Beispiel die Kantone eben den Gemeinden und der Entscheidungsbefugnis weggenommen haben? Was ist ein Entscheid bezüglich Siedlungsentwicklung, der Kanton fällt und nicht die Gemeinde? Könnte man sagen, das ist, das durchbricht eigentlich etwas dieses Subsidiaritätsprinzip. Also welche entscheiden über was? Raumplanerische Entscheidungen zu sehen. Wo nimmt sich der Kanton das Recht zu entscheiden, nicht die einzelnen Gemeinden? Im Bereich des Bauens? Aber welches Bauen spreche ich jetzt da? Ja, ja, nein, ich denke nicht unbedingt an das. Ja? Außerhalb der Bauzone, genau. Ich meine, das Bauen ist ja dadurch geregelt eigentlich, dass es einen Zonenplan gibt und der begrenzt ja das Baugebiet vom Nicht-Baugebiet ab. Ganz klar, messerscharf, parzellenscharf, auch wie es ja, Eigentümer verbindlich. Und dieser Zonenplan, der macht die Gemeinde. Jetzt gibt es ja auch Bauten außerhalb der Bauzone. Zwingend notwendig, weil eben diese Bauten in der Bauzone keinen Sinn machen. Also ich denke an eine, zum Beispiel an eine Abwasserreinigungsanlage, ich denke an einen Schießstand, wenn es den heute noch braucht, oder andere Anlagen, die eben auch große Belastungen hervorrufen, die sollen vernünftigerweise nicht in der Bauzone sein, oder dann eben Gebäude, die notwendigerweise nicht in der Bauzone liegen können. Was sind das für Gebäude? Ja, die Landwirtschaft, richtig, ja, also landwirtschaftliche Gebäude, die können, müssen teilweise außerhalb der Bauzone sein, also Ökonomiegebäude, die Wohnhäuser dazu, das ist in der Landwirtschaftszone toleriert, diese Bauten. und andere Bauten auch noch. Ich denke an die Tourismusregion. Was ist künftig logischerweise auch noch üblich in der Bauzone? Ja. Ein Skilift. Ja, ein Skilift oder eine Berg- oder Talstation, oder? Die sind logischerweise dort, wo sie von ihrem Zweck her, von der Eignung her auch hingehören. Also nicht in der Bauzone. Also wir sehen jetzt, es gibt da einige Dinge, auch Windkraftanlagen zum Beispiel, die sind nicht vernünftigerweise eben nicht in der Bauzone, können nicht dort sein, machen dort keinen Sinn. Und über alle diese Bauten entscheidet eigentlich der Kanton. Oder eben auch über landwirtschaftliche Ökonomiegebäude, die eben umgenutzt werden in der Landschaft draußen. Die eben vielleicht sogar zu einer Zweitwohnung, zu einem Ferienhaus umgenutzt werden können. Solche Dinge, die liegen in der Entscheidungsgewalt der Kantone. Die Rustici-Intensiv, die wir heute sehen, gibt es positive und negative Effekte. Der positive ist, dass die Gebäude bestehen bleiben, dass dort ein gewisses Leben noch existiert in diesen abgelegenen Tälern drin. Negativ, dass sie umgenutzt werden, dass es dort Verkehr gibt, dass sie eben für Ferien Hauszwecke genutzt werden, das ist nicht unbedingt immer positiv. Also diese Entscheide, solche Entscheide, die liegen beim Kanton. Es gibt sogar Leute, die sagen, der Bund müsste das eigentlich entscheiden. Weil wir müssten das ja eigentlich flächendeckend in die ganze Schweiz gerechterweise eigentlich überall gleich entscheiden. Und dann hätten wir auch nicht diese unterschiedliche Praxis und diese Umsetzung, wo wir irgendwann diese Zersiedelung haben. Weil der Kanton da eher leger damit umgegangen ist und andere Kantone sind vielleicht eher restriktiv. Also das sieht man teilweise in den Landschaften draußen. Also es gibt durchaus Fragen, die sinnvollerweise vom Kanton oder sogar vom Bund gelöst werden müssen. Und da sind wir in diesem eben Bereich dieses Subsidiaritätsprinzips. Ich glaube, das ist soweit klar oder ist da Fragen dazu? Ja. Dann das zweite Prinzip, das ist das Kooperationsprinzip. Das ist eigentlich logisch, was da steht. Da fehlen oben noch die zwei Punkte, also Verpflichtung zur Kooperation, sowohl vertikal wie horizontal. Also Kooperation nicht nur vertikal, also Bund, Kanton, Gemeinden, sondern auch horizontal. Dass die Nachbarkantone miteinander diskutieren, dass die Nachbarländer miteinander über die räumliche Entwicklung diskutieren, dass die Gemeinden miteinander arbeiten, nicht dass an der Gemeindegrenze die Planung aufhört und wieder neu beginnt, sondern dass man da durchaus einen Konsens findet über das ganze Gebiet. Und wenn es eben dann politische Grenzen, Grenzen überhaupt braucht bei der Planung, dann eben dort, wo diese Grenzen sollen kooperiert werden. Das ist das eine, und das andere ist eben, dass die Öffentlichkeit mit einbezogen werden muss. Das war früher nicht unbedingt so, da kam die Planung von Amtes wegen, von oben nach unten, und dann konnte man dazu Ja oder Nein sagen, oder meistens war vieles schon vorbestimmt, und im Laufe der Zeit hat die Mitwirkung und Partizipation immer Gewicht eigentlich bekommen. Also Mitwirkung der Öffentlichkeit, auch Wahrung der berechtigten Einzelinteressen, also der Rechtsschutz hier auch wieder, Stichwort Eigentum, muss garantiert sein. Und die Mitwirkung der Öffentlichkeit ist eigentlich auf ganz unterschiedlichen Ebenen und in unterschiedlichen Planungsphasen geregelt. Der Planerlass ist in der Zuständigkeit der Bürger, also von den Plänen, die ich immer spreche, Zonenplan, Quartierpläne, Erschließungspläne, Gestaltungspläne, alle diese Pläne werden der Gemeinde vorgelegt. Es gibt die Möglichkeit, Einsprachen zu machen und die Gemeindeversammlung stimmt abschließend darüber ab. Und dann geht es zum Kanton und der Kanton genehmigt dann das Ganze. Aber die Bürger haben etwas zu sagen zu diesen Plänen. Je nachdem ist es dann unterschiedlich in den Kantonen, wer dann den Planerlass schlussendlich, also die Planung der Gemeinde bewilligt. Sehr oft ist es eben das Parlament, der Kantonsrat zum Beispiel im Kanton Zürich, oder auch der Regierungsrat, der dann das Ganze absegnet. Dann gibt es Einsprachemöglichkeiten, es gibt Kommissionen, also Planungskommissionen in den Gemeinden zum Beispiel. Also ihr habt die Möglichkeit, wenn ihr interessiert seid, in der Gemeinde in einer Kommission mitzumachen, als Interessenvertreter. Diese Planungskommissionen sind unterschiedlich zusammengesetzt. Es gibt Gemeinden, die machen das rein politisch. Da sind dann einfach zwei FDP, zwei SVP, zwei SP, ein Grüner und weiß nicht was noch. Andere Gemeinden machen es geschickter und schauen, dass sie alle Interessenträger drin haben, also eben die Landwirtschaft, dann den Dorfverschönerungsverein, dann die verschiedenen Interessenträger, der Förster, der Grundmeister, der Quellenbescheid weiß über das Grundwasser und so weiter. Das ist dann von der Sache her für mich die geschicktere Variante und Lösung und ist nicht schon so irgendwie politisch so verhackt, sondern da spricht man noch über Inhalte. Und oder sollte man mindestens über Inhalte sprechen, also Möglichkeit in einer Planungskommission mitzumachen, dann in den Vernehmlassungen natürlich, wenn es um kantonale oder Bundesangelegenheiten geht, oder eben auch, indem ich in der Gemeinde einfach mich stark mache für eine Meinung, die ich dann in der Gemeindeversammlung dann vielleicht sogar durchbringe. Also ist ja durchaus möglich, eben auch solche Gemeindeversammlungen dann wirklich auch die Meinung dort mitbestimmen zu können oder versuchen zu können, die Mehrheit zu überzeugen von den eigenen Argumenten. Also Planung heute in allen Phasen Mitwirkung, auch schon früh eine Information, um was geht es. Die erste Phase Leitbild, was wollen wir in der Gemeinde, Zukunftswerkstatt, das sind alles so Stichworte, wie man eben die Bevölkerung mit einbeziehen kann. Also Kooperation von Amtes wegen auf den verschiedenen Amtsstellen, Bund, Kanton, Gemeinde, aber auch Mitwirkung und Kooperation innerhalb der Planungsebenen auch mit Einbezug der Bevölkerung. Und dann dieses Prinzip, das hängt eigentlich ein bisschen mit dem anderen oder mit den anderen beiden Prinzipien zusammen, eben das Gegenstromprinzip. Also nicht mehr Planung von oben, gibt eine Staatssitzung mit dem Planer, Gemeinderat, dann werden Probleme aufgelegt, Situationsanalyse gemacht und dann geht der Planer nach Zürich und nach einem Jahr bringt er einen Entwurf. Das geht heute nicht mehr, sondern die Planung wird gemeinsam erarbeitet und soll eben womöglich immer eben auch von unten nach oben eben kommen. Mit dem Input der Bevölkerung, der Beteiligten und schlussendlich auch der Betroffenen, die dort in dieser Gemeinde dann auch mit dieser Planung leben müssen. Also ich glaube, das ist ja vor allem das Ziel. Und die Planabstimmung, Genehmigungspflicht, was ist damit gemeint? Wahrscheinlich oder sicher. Was ist diese Planabstimmung, wie findet die eigentlich statt? Hängt damit zusammen, wie diese Pläne dann rechtskräftig werden. Und das muss logischerweise dann vorhanden sein, wenn das Ganze rechtskräftig werden will oder muss. Wie findet diese Planabstimmung statt? Und eben die Garantie, dass die Gemeinde die Vorgaben des Kantons übernommen hat, der Kanton sich an den Leitplan des Bundes orientiert hat. Ja. Die oberen eben genehmigen die Pläne der absolut richtig, ja. Also die Pläne müssen dann auch genehmigt werden. Erstens müssen sie ja mal durch sein auf der Stufe, wo sie erarbeitet werden. Gemeinde, Gemeindeversammlung, das Raumordnungskonzept im Kanton Basel-Land, das wir angeschaut haben, wird im Kanton zerzaust und verfeinert und vernehmen lassen und verabschiedet, aber dann geht es zum Bund. Also die untergeordnete Ebene wird sich zuerst mal einig, auf ihrer Ebene und dann geht es die nächste höhere Stufe und die überprüft das dann. Es sind vor allem zwei Dinge, die natürlich überprüft werden. Das eine ist Vollständigkeit, es gibt einen Mindestinhalt, der vorhanden sein muss. Und das zweite ist natürlich Abstimmung. Haben die unten dran das übernommen, was wir von oben eigentlich vorgegeben haben? Das sind die beiden wesentlichen Dinge, die überprüft werden. Und dann wird das Ganze genehmigt und dann ist es rechtskräftig, nicht nur eben für die Gemeinde, sondern auch für die Nachbargemeinde und für den Kanton darüber. Das ist so das ganze Planabstimmungsverfahren. Und damit wird eben auch sichergestellt, dass diese Koordination oder diese Kooperation wirklich auch aktiv auch abläuft und auch eingehalten werden kann. Ich glaube, das ist auch soweit klar, diese Prinzipien. Wie gesagt, sie greifen eigentlich logisch ineinander hinein. Jetzt sind wir ein bisschen so bei der ganzen Organisation und diesen Planungsebenen, den Aufgaben, Kompetenzen, Zuständigkeiten und hier zusammengefasst jetzt in den nächsten drei, vier Folien, eben, welche Ebenen gibt es, was haben die zu tun und was sind so die wesentlichen Aufgaben. Auf Bundesebene gibt es ja immer, oder auf allen Ebenen, muss es eine Fachstelle geben, die sich mit dieser Aufgabe beschäftigt. Es ist ja nie der Gemeinderat, der die Planung macht. Es ist auch nie der Kantonsrat oder der Regierungsrat, der die Planung macht. Oder auf Bundesebene ist es nicht der Bundesrat, der zuständig ist im UWEG für Planung und Bauen und die Umwelt. Sondern es ist eine Fachstelle, die sich mit diesen inhaltlichen Fragen beschäftigt, die die Entscheide vorbereitet und das ist auf Bundesebene das Amt für Raumentwicklung, das ARE, eingegliedert im UWEG, Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation und dies seit dem Jahr 2000 ist das dort angesiedelt, das Bundesamt für Raumentwicklung. Das ist die Geschäftsstelle eigentlich des Bundes. Ganz früher war das mal die ETH, das ORE, das Institut für Orts-, Regional- und Landesplanung, das wissen noch die wenigsten eigentlich. Da hat das ORE rund 200 Leute beschäftigt und da wurden große Leitbilder und Konzepte für die räumliche Entwicklung in der Schweiz gemacht. Und seit das Bundesamt eine eigene Geschäftsstelle hat, ist diese Bedeutung, dieses Institut ist etwas geschrumpft. Und beschäftigt sich heute vor allem mit Forschung und Ausbildung und eben das Arbeiten des Zuständigen. Die Aufgaben sind diese allgemeinen Planungsgrundsätze, die wir bereits kennengelernt haben. Haushältliche Bodennutzung, Disparitäten abbauen und so weiter. Dann war die große Zeit der Konzepte, das ist heute ein wenig vorbei eigentlich, eben diese großen Konzepte, die bestehen. Sind teilweise umgesetzt, also Gesamtverkehrskonzept, Gesamtenergiekonzept, das wird jetzt diskutiert jetzt logischerweise im Zusammenhang mit den Ereignissen und auch dem Wunsch eben mehr erneuerbare Energien hier einzubringen. Also das Gesamtenergiekonzept ist sicher ein Konzept, das jetzt auf Bundesebene wieder sehr stark diskutiert werden muss. Und Konzepte sind ja nicht nur Ziele, sondern auch Maßnahmen. Das sind vor allem die Maßnahmen danach. Dann die Koordination mit den Kantonen. Die Genehmigung der Richtpläne der Kantone, das ist das, was wir vorhin gerade gesehen und gesagt haben, im Sinne der Planabstimmung. Dann gibt es bestimmte Sachplanungen und Konzepte des Bundes, wo der Bund selbst verantwortlich ist und auch die Planung machen will. Was sind das so für Sachpläne und Konzepte? Können wir das vielleicht, haben wir auch schon diskutiert darüber. Was sind so die wichtigen Aufgaben, wo der Bund selbst eigentlich die Planung vorantreibt, bis auf relativ unterste Ebene oder mindestens bis auf kantonale Ebene? Was sind da die Sachpläne, die eben gesamtschweizerisch eben erstellt werden müssen? Ne? Ja. Das ist, Sondermüll ist heute eigentlich nicht mehr unbedingt so das Thema, das war mal, man versucht heute ja diese Sondermüll oder Abfälle eigentlich so weit zu entsorgen und zu verarbeiten, dass sie eben nicht mehr gesondert deponiert werden müssen, dass es spezielle Standorte gibt, mit Ausnahme der Kern, der atomaren Abfälle logischerweise. Aber Deponie, Entsorgung ist ein Thema auf Bundesebene, weitere Themen auf Bundesebene, die dann umschlagen direkt auf Kantone oder so, auf die Gemeindestufe. Ja, jetzt ist ja wieder gerade ein Thema, was ist denn ein Thema in Zürich? Ja, aber also Gesamtschweiz, ich konnte da heute, er hat sich jetzt gerade wieder geäußert, einen politischen Flughafen, ja, wo der Leuenberger eigentlich sagt, es kann ja nicht sein, dass das eine kantonale Angelegenheit ist, sondern Flughafen Boden ist Angelegenheit, oder? Entsprechend sollten auch die Kompetenzen beim Bund liegen. Also die ganze Sache mit dem Verkehr, Sachplan Zivilluftfahrt, Alptransit, NEAG, Nationalstraßen, Das sind so die Dinge, die der Bund regelt. Energie, die Übertragungsleitungen gibt es einen Sachplan und die Hauptleitungen, die Hauptstränge in der Schweiz, wo sie gut sind, das macht der Bund. Logischerweise natürlich die öffentlichen Aufgaben, Militärsicherheit, teilweise auch im Bildungswesen, dass da gewisse Standorte festgelegt werden, Gesundheitswesen, wo der Bund relativ weit vorangeht und dann natürlich im einen oder anderen Fall mit den Kantonen in den Clinch kommt. Aber das sind so gewisse Planungen, die der Bund vor allem selbst vorantreibt, sogenannte Sachplanung, Grundfolgeflächen, haben wir auch darüber schon gesprochen. Das auf Bundesebene in der Schweiz und dann natürlich hat der Bund auch die Aufgabe, mit dem Ausland zu koordinieren. Ihr habt ja gesehen, in diesem Raumordnungskonzept drin sind ja alles diese Wolken dann über die Landesgrenzen hinaus, wo eben vor allem die Regionen sehr stark mit dem Ausland zusammenarbeiten, aber da muss der Bund eine gewisse Oberaufsicht haben. Kennen das im Bodensee, Regio Basilensis, Frankreich, Deutschland, Schweiz, Lac-Léman-Gebiet mit Frankreich zusammen. Also diese übergreifenden Planungen über die Landesgrenzen hinaus muss der Bund sicher mit dabei sein, begleiten und sicher auch haben mit dabei. Also das die Bundesebene. Dann die kantonale Ebene, auch die Kantone haben eine Planungsstelle, eine Geschäftsstelle, wo eben das Amt für Raumentwicklung und das Amt für Raumplanung drin ist. Und das ist in den meisten Kantonen, ist das eben im Baudepartement zugewiesen, teilweise auch im Departement für Rechtswesen oder solche, oder Volkswirtschaftsdepartement. Also gibt es unterschiedliche Regelungen, aber normalerweise in dem Departement, wo es ums Bauen, um Planen und auch um die Umwelt geht. Die Kantone haben die Hauptpflicht eigentlich in der Planung, sie müssen die Planung eigentlich umsetzen, sie müssen die räumliche Ordnung vorgeben in diesen Raumordnungskonzepten, diesen kantonalen, und sie erlassen die Richtpläne und in diesen Richtplänen werden eben alle raumwirksamen Tätigkeiten koordiniert. Also die kantonale Ebene ist eigentlich die Ebene, die koordiniert, die Vorgaben des Bundes übernimmt und weitergibt, umsetzt, verkleinert dann für die Gemeinden. Also die Kantone, auch mit ihren Bau- und Planungsgesetzen, mit ihren Richtplänen, geben hier die entscheidende Vorgabe dann konkret für die Gemeinden. Ich glaube, das ist auch soweit klar. Dann die Regionen, haben wir auch schon gesagt, es hat in der Schweiz nicht Platz noch für eine weitere Ebene, wo die Regionen eben auch dann ihre rechtsverbindlichen Pläne herstellen und ihr Parlament haben und weiß ich nicht was. Die Regionen haben ihre Bedeutung, indem sie eben in gewissen Kantonen, vor allem in den Bergkantonen, Aufgaben übernehmen der Kantone, gewisse Planungen übernehmen für die Kantone. Diese Planung wird dann mit der kantonalen Richtplanung eigentlich dann übernommen. Aber es ist keine weitere Staatsebene hier mit weiteren Kompetenzen. Sehr oft sind diese Regionen eben Zweckverbände. Vertreter dort drin sind die Gemeinden, mit den Gemeinderäten wahrscheinlich, den Gemeindepräsidenten. Und da werden gewisse Aufgaben übernommen, aber nicht flächendeckend über das ganze Kantonsgebiet, auch nicht über alle Sachbereiche, sondern einfach als Ergänzung zu den Kantonen und auch als Hilfe teilweise für die Gemeinden. Dann die Gemeindestufe. Da will ich euch fragen, wie ist das geregelt zum Beispiel bei Gemeinden? Kann man das generell sagen? Wo wird dann die Planung angesiedelt? Gibt es da auch eine eigene Amtsstelle oder wie ist das wahrscheinlich? Ich komme da die Gemeindefürsten. Ja. Fürsten Hauptstelle. Also zum Beispiel in Städte, in Winterthur, Zürich zum Beispiel, oder auch kleinere Ortschaften, Buster oder so, die haben Planungsstellen, weil dort eben relativ viele Leute auch, einerseits von der Planung selbst, viele Baugesuche zu beurteilen, die räumliche Entwicklung ist relativ rasant oder es gibt eben viele, es gibt viele Themen, die bearbeitet werden müssen. Und da, diese Gemeinden oder diese Städte haben dann auch auf ihrer Ebene eine eigene Planungsstelle, sehr oft heißt das Bauverwaltung, und dort fließen dann alle diese raumplanerisch-baulichen Probleme oder Gesuche oder Dinge, die bearbeitet werden müssen, fließen dort ein. Dann gibt es Gemeinden, die machen das zusammen mit anderen Gemeinden, das ist auch nicht verboten, obwohl sie natürlich dann für ihr Territorium selbst natürlich die Planung machen. Und dann gibt es sehr viele Gemeinden, die ein privates Büro beauftragen, im Mandat eben für die Gemeinde dann diese ganzen, diese Aufgaben zu übernehmen. Wir werden ja unsere große Übung in Elsau machen und Thomas Bischof und Philipp Rütsche kommen aus einem Planungsbüro, das eben für die Gemeinde Elsau eben alle diese Planungsaufgaben übernimmt, die Entscheide vorbereitet, die Gesuche beurteilt und der Gemeinderat entscheidet dann abschließend schlussendlich aufgrund der Ratschläge dieses Planungsbüros. Das macht auch durchaus Sinn, eben, weil dort gibt es die kompetenten Leute in diesen Büros und die Gemeinde muss nicht jemanden anstellen, der vielleicht überfordert ist oder wenn nicht überfordert ist, dann mal sehr schnell unterfordert und zu teuer ist auch für die wenigen Aufgaben, die vielleicht anfallen. Also, das ist die Gemeinde und ihr fällt im Wesentlichen die Nutzungsplanung zu, also im Gegensatz zur Richtplanung, die Nutzungsplanung, die eben dann für den Einzelnen, vor allem für die Eigentümer, den Eigentümer verbindlich ist, Parzellenschaft wird und eben wirklich dann eins zu eins vorschreibt, was möglich ist und was eben nicht möglich ist. Die Instrumente sind hier genannt, das ist das Baureglement, die Zonenordnung, da gibt es unterschiedliche Bezeichnungen. Und dann der Rahmennutzungsplan, das ist der Zonenplan, der Nutzungsplan. Und dazu dann in den einzelnen Fällen, wenn das Sinn macht, wenn das gefordert ist, Sondernutzungspläne, die dann eben auf ein paar Parzellen oder auf ein Quartier heruntergebrochen, dort nach spezifisch detailliert dann die Ausführung, die Umsetzung des Zonenplanes eigentlich festlegen, begleiten, beschreiben und auch anordnen. Das ist so ein bisschen diese Hierarchie. Gibt es da Fragen dazu zum praktischen Ablauf? Wir werden das, wie gesagt, wir werden das ja in dieser Übung dann auch praktisch erleben, wie das, was da passiert und wie da die Zuständigkeiten sind. Habt ihr Fragen dazu zu diesen verschiedenen Planungsebenen oder auch zu den Aufgaben, die hier bewältigt werden müssen? Wenn nicht, dann schlage ich vor, dass wir jetzt bereits machen, dass ihr diesen Artikel da nehmt und beim Kaffee oder irgendwo in der Luft draußen das mal lest und dann, dass wir in der zweiten Stunde dann kurz nochmal auf diese Thematik Abbau von Disparitäten hineinzubekommen.